Kapitel 18 Irdisches Leid nach Christi Beispiel mit Gleichmut ertragen. Erstens. Jesus hat seine vielen Leiden deinetwegen mit Geduld ertragen. Der Herr, mein Sohn, ich bin um deines Heiles willen vom Himmel gestiegen und habe dein Elend angenommen, nicht etwa, weil ich es musste, sondern weil ich dich liebte. Du solltest lernen, geduldig zu sein und die Trübsale des Erdenlebens willig zu tragen. Denn von der Stunde meiner Geburt bis zum Tode am Kreuze hatte ich immerfort Leiden zu erdulden. An zeitlichen Gütern litt ich großen Mangel. Oft habe ich gehört, dass viele sich über mich beklagten. Schmach und Schande ertrug ich in Güte. Für mein Wohltun erntete ich Undank. Meine Wundertaten vergalt man mir mit Lästerungen. Meine Lehre wies man spottend zurück. Zweitens. Die Nachahmung seiner Geduld wird den Menschen des neuen Bundes leichter als denen des alten. Der Knecht. Herr, dein Leben war eine einzige Geduld, eine vollkommene Erfüllung des Willens deines Vaters. Es ist darum nicht mehr als billig, dass ich, armer Sünder, deinem Willen gemäß in Geduld ausharre und, solange du es willst, die Bürde des vergänglichen Lebens zu meinem Heile trage. Denn wenn auch das gegenwärtige Leben als Last empfunden wird, so ist es doch durch deine Gnade hochverdienstlich geworden und dank deinem Beispiel und dem Wandel deiner Heiligen auch weit erträglicher und lichtvoller für uns wegmüde Menschen, als dies einst im alten Bunde der Fall war. Damals war das Tor des Himmels noch verschlossen. Der Weg zum Himmel erschien so dunkel. Nur wenige waren bemüht, das Himmelreich zu suchen. Selbst die damaligen Gerechten, die das Heil erlangen sollten, konnten vor deinem Leiden und deinem heiligen Sühnetod nicht in das Himmelreich eingehen. Drittens. Ohne Jesu Vorbild brächten wir den Mut zur geduldigen Nachfolge nicht auf. Wie innig muss ich dir danken, dass du in deiner Liebe mir und allen Gläubigen die gerade gute Bahn zu deinem Himmelreich gewiesen hast. Dein Leben ist unser Weg. Und mit heiliger Geduld wandern wir dir, unserer Krone, entgegen. Wärest du uns nicht vorangegangen und hättest du uns nicht belehrt, wer brächte den Mut zur Nachfolge auf? Wie viele blieben leider weit zurück, wenn sie dein leuchtendes Beispiel nicht vor Augen hätten. Siehe, noch jetzt stehen wir fast unbeeindruckt vor deinen vielen Wundern und Lehren. Was würde erst geschehen, wenn wir dein strahlend helles Licht auf dem Wege der Nachfolge entbehren müssten?